Punkt 10 Uhr traten die Sargträger ins Haus. Kurz darauf kamen sie mit dem Sarg, der von der Zentrale der Republican League geholt worden war, wieder heraus. Während sie den Sarg zum Leichenwagen trugen, flog eine Schar Tauben von einem nahen Dach auf, umkreiste sie in der Luft und flog davon. Adelina folgte dem Sarg am Arm ihres Bruders, zusammen mit weiteren Angehörigen und Freunden, und stieg in eine schwarze Kutsche. Als alles bereit war, ratterte der Leichenwagen los Richtung St. Patrick's, gezogen von 6 pechschwarzen, mit weißem Seidentüll behängten Pferden. Als die Kutsche die Feuerwache in der 243 Lafayette Street passierte, zogen die Feuerwehrmänner ihren Wagen auf die Straße und läuteten die Glocken. So viele Polizisten waren da, dass man von der Reflexion der Sonne auf ihren Messingknöpfen geblendet wurde. Der Zug näherte sich der Mott Street, wo Inspektor McCafferty vor einer Reihe uniformierter Polizisten stand, die entlang der Backsteinhäuser angetreten waren. Die Polizisten präsentierten ihre Knüppel, wobei die blauen Quasten schlenkerten und die weißen schlaff herabhingen. Der verwitterte Backstein der St. Patrick's Cathedral und die tief ins Mauerwerk gesenkten Kuppelfenster vermittelten klösterliche Einsamkeit. Die Prozession erreichte die Kirchenpforte, und während die Sargträger den Sarg auf die Schultern nahmen, stimmte ein Knabenchor »Raise me, Jesus, to thy bosom« an. Als die Waisen im Kinderhilfswerk auf der anderen Seite der Straße den Chor hörten, ließen sie ihre Arbeit ruhen und pressten die Nasen an die Fenster. Sachte schaukelnd näherte der Sarg sich der Pforte, wo Priester in Soutane und eine große Schar Trauernder warteten. Jedes freie Plätzchen in der Kirche war mit Blumen geschmückt, und auch auf den Sarg wurden so viele Sträuße gelegt, dass man das glattpolierte Holz kaum noch darunter sehen konnte. Vom Dach aus hielten Detectives Ausschau nach Unruhestiftern. 100 Zivilpolizisten mischten sich unter das Volk, musterten Verdächtige und suchten nach schwachköpfigen Anarchisten oder Unverbesserlichen von der Black Hand.